Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Während in jenem kleinen, uns wohlbekannten Dorf tiefer Friede herrscht, fordert im fernen Rom der alte Senator Stradivarius mit seiner wohlklingenden Stimme, mit der es ihm gelingt, das Volk immer wieder in seinen Bann zu ziehen, von Cäsar Rechenschaft. Cäsar verlangt von uns wieder einmal Geld und Männer für neue Feldzüge. Ach, nein. Dabei ist er nicht fähig, den römischen Frieden in den eroberten Gebieten zu sichern. Na klar. Dort oben in Gallien ist ein kleines Dorf, das unsere Besatzungstruppen zum Narren hält und sich nicht um unsere Gesetze kümmert. Zuerst soll Cäsar Rom den nötigen Respekt in den eroberten Ländern verschaffen, bevor er an neue Abenteuer denkt. Das ist ratsam. Ja, genau. Ave! Und am nächsten Tag versammelt Cäsar seine Freunde und Anhänger in seiner luxuriösen Zweitresidenz außerhalb Roms. Da bist du ja endlich, Brutus. Setz dich, wir wollen anfangen. An den Kalenden sind die Straßen immer so verstopft. Also, der Senat will sich an mir rächen, weil ich seinen Einfluss eingeschränkt habe. Ich muss ihm eine Lektion erteilen. Und dazu muss zuerst dieses verwünschte gallische Dorf vom Erdboden verschwinden. Ich warte auf Vorschläge, sprecht. Werden wir brutal. Auch du, mein Sohn Brutus. Steck den Dolch weg, Dummkopf. Die Gallier haben einen Zaubertrank, der sie unbesiegbar macht. Und wenn man sie kaufen würde? Gold interessiert diese Barbaren nicht. Sonst wäre dieser Zaubertrank schon lange im Handel. Ich bin ja nicht der Klügste, aber ihre Stärke ist doch ihre Einigkeit. Wenn es uns also gelänge, Uneinigkeit und Zwietracht in das Dorf zu bringen, würden sie sich nicht mehr vertragen und der Trank wäre nicht mehr so wichtig. Die Gallier sind zwar berühmt wegen ihrer endlosen Streitgespräche, aber diese hier halten zusammen wie UHIX Plus. Geize! Ich habe den Mann, der sie auseinanderbringen kann. Er war Verwalter in einem meiner Insulae. Er hat in dem Mietshaus so viel Zwietracht gesät, dass die anderen Mieter ihn schließlich ins Gefängnis brachten. Naja, eigentlich sollte er den Löwen vorgeworfen werden, aber als man ihn in die Arena brachte, haben sich die Tiere gegenseitig zerfleischt. Man bringe ihn her. Und jetzt gehen wir zu Tisch. Auch du, mein Sohn Brutus. Diese feinen Anspielungen gehen mir allmählich auf die Nerven. Eines Tages werde ich dich... Man tafelt in aller Ruhe. Wie heißt denn dein Unruhestifter? Tullius Destructivus. Weißt du, Geize, er ist ein widerwärtiger Kerl, aber sehr brauchbar. Wo er auftaucht, färbt sein vor Missgunst grünes Gesicht auf die Umgebung ab. Es ist fast ein Wunder. Wir brauchen ein Wunder, um diese Gallier loszuwerden. Du bist ein Erzschuft beim Jupiter. Sag das nochmal, du Ameisengehirn. Ein gemeiner Schuft. Was ist denn hier los? Ave Cäsar, laut Befehl für den Gefangenen Tullius Destructivus vor. Ist aber ein schmächtiges Kerlchen. Gut, Ketten abnehmen und wegtreten. Ist das die Lösung all unserer Probleme? So schrecklich sieht er doch gar nicht aus. Ja, schon gut. Wenn die Idee nicht von Brutus kommt, ist Brutus eifersüchtig. Eifersüchtig ich? Ja, vielleicht bin ich eifersüchtig, aber ich habe Cäsar nicht verraten und mich in den Dienst seines Feindes Pompeius gestellt. Ich? Ich im Dienst von Pompeius? Der da unten vielleicht. Der und der da. Gut, aber ich? Niemals habe ich Geize verraten. Wer könnte das sein? Augenblick, mein Herr ist Verräter, aber nicht ich. Du spinnst doch wohl, wie? Lügner! Nicht zu verdächtigen. Ich kann nicht für alle und jeden verraten. Jojo! Was, Prinzi? Falscher Wisterz. Aber meine Herren, immer mit der Ruhe. Ihr sollt euch meinetwegen nicht streiten. Sehr gut. Wenn ihr auch bisher von Cäsars Naivität profitiert habt. Ich naiv? Oh. Du bist wundervoll, Tullius Destructivus. Ich erkläre dir jetzt deinen Auftrag in Gallien. Und wenn du ihn ausführen kannst, gebe ich dir die Freiheit und obendrein viel Gold. kommt doch nicht Bandit! Hofratze! Verräter! Was erwartest du denn? Der soll verschwinden! In dem kleinen gallischen Dorf ahnt man noch nichts von Cäsars Plänen. Wir müssen das Geburtstagsfest für Majestix vorbereiten, Obelix. Du hast recht, Asterix. Und da gibt es einen Haufen Wildschweine mit vielen, vielen Knochen für Idefix. Ich schenke dem Chef einen Hinkelstein. Und du? Einen Schild für seine Sammlung. Aber vergesst nicht, dass es eine Überraschung für Majestix werden soll. Also nichts verraten. Das ist ja sicher gut gemeint, aber für Majestix kommt alles nicht unbedingt unerwartet. Mir fehlen die Worte, meine lieben Freunde, zu dieser wundervollen Überraschung. Ich bin sprachlos. Anstatt dummes Zeug zu reden, solltest du mir lieber helfen, das Hühnchen hier zu rupfen. Gute Miene, meine Stellung als Chef, als wichtigster Mann im Dorf, verpflichtet mich eben zu bestimmten Dingen. Wenn's ans Essen geht, dann seid ihr dabei. Aber dafür arbeiten... Trotzdem bist du stolz darauf, die Frau des Chefs zu sein. Die erste Dame im Dorf. Ein bisschen Glanz von meinem Ruhm fällt auch auf dich. Ich habe aber bald keinen Platz mehr vor lauter blödsinnigen Geschenken. Deine Freunde werden nie auf die Idee kommen, dir mal eine hübsche Nippesfigur zu schenken, was? Keinen Sinn für Kunst. Lauter Wilde... Wenig später im Zelt des Centurio, des römischen Lagerkommandanten von Aquarium. Barbaren! Und benehmen sich wie die Wildschweine! Weiß ich alles, Gaius Erobus. Aber du kennst Cäsars Befehl. Du hast mir in allem zu gehorchen. Ich hab ja auch gar nichts dagegen, Destructivus. Aber ich glaube nicht, dass du ihre Einigkeit zerstören kannst. Du hast mir jeden einzelnen dieser Besessenen genau beschrieben. Jetzt brauch ich nur noch... Das da. Das? Diese Vase ist ein Teil meiner Beute von einem meiner Feldzüge? Ja. Deine Untergebenen haben mir erzählt, dass du eine ganz besondere Auffassung vom Teilen der Beute hast. Mach's gut. Ich bin bald zurück. Kurz darauf kommt Besuch in unser kleines Dorf. Majestix, vor dem Tor steht ein Römer und er sagt, er hätte ein Geschenk für den wichtigsten Mann im Dorf. Nun, gute Miene... Ich komme sofort. Träger! Da ist er schon. Also, Kinder, Zurückhaltung bitte. Es soll nicht so aussehen, als ob wir ihn erwarten. Doch Tullius Destructivus marschiert vorbei an dem verblüfften Majestix direkt auf Asterix zu. Gerade in Gallien angekommen und bestrebt, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Römern und Galliern zu stärken, überreiche ich dir diese Vase als Geschenk. Dir, dem wichtigsten Mann im Dorf. Aber ich... Salut! Ach, ist er schon der wichtigste Mann im Dorf? Zurück ins Haus, Abadali! Und bückt euch gefälligst, wenn ihr durch die Tür geht. Die Römer haben es kapiert. Und Asterix bekommt natürlich keine Hinkelsteine und andere Schweinereien geschenkt. Wirklich wichtigen Leuten schenkt man Kunstgegenstände. Ich bin der Wichtigste. Ach ja, meinst du? Wenn ein paar Dummköpfe eines Tages die Geschichte unseres Dorfes erzählen, nennen sie die bestimmt nicht die Abenteuer von Majestix, dem Gallier. Das Geschenk des Römers ist Tagesgespräch der Gallierinnen, die gerade bei Verleinix, dem Fischhändler, Schlange stehen. Eine kostbare Vase mit Edelsteinen besetzt und randvoll mit kostbaren Steinen. Ich hab's gesehen. Und habt ihr das Gesicht von Majestät... Vorsicht, da kommt gute Miene. Ja. Guten Tag. Hey, hinten anstellen, wie alle hier. Hey, bitte. Ich bin die Frau des Chefs, die erste Dame im Dorf. Da sind die Römer aber anderer Meinung. Jawohl, die erste Dame wäre Madame Asterix, wenn er verheiratet wäre. Ah ja? Ja. Ja. Aber meine Damen, immer mit der Ruhe. eine völlig demoralisierte gute Miene kehrt in ihre Hütte zurück. Was ist denn los, mein Mienchen? Meine Eltern haben mich gewarnt, dass du ein Schwachkopf bist. Ich habe die besten Jahre meines Lebens an ein dickes Wildschwein vergeudet. An einen Barbaren. Einen Versager. Alle verachten mich. Nein, oh nein. Dir schenkt man keine kostbaren Vasen. Dir nicht. Jetzt ist das Maß aber voll mit dieser blöden Vase. Und ein Rohling bist du auch. Unterdessen bekommt Asterix wieder unerwarteten Besuch, als er gerade mit Obelix zwei Wildschweine verzehren will. Was willst du, Römer? Nichts. Ich kam gerade vorbei und da wollte ich nur mal Ave sagen. Schön, Ave. Und jetzt nimm deine Vase wieder zurück und verschwinde. Kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ich will euch nicht länger stören. Das war ausgezeichnet, das Wildschwein. Vielen Dank für alles, Asterix. Hey, der spinnt ja, der Römer. Warte! So, Asterix. Hat man Gäste zum Wildschweinessen? Gäste, aber nie im Leben. Außer Obelix natürlich. Der... Trotzdem sah es so aus, als hätte dein Wildschwein ihm gut geschmeckt. Diesem Römer. Aber er hat es gar nicht angerührt. Überzeug dich selbst, Chef. Wir haben zwei Wildschweine und die sind beide unversehrt. Nicht wahr? Nanu? Du meinst wohl, die Knochen sind noch unversehrt. Du kannst dir ja deine Freunde aussuchen, wo du willst, Asterix. Selbst beim Feind. Und sogar bei den Römern. Hättest du nicht damit warten können, die Wildschweine zu verschlingen, du Gierhals? Sie wären kalt geworden. Und als du rausgegangen bist mit deinem Freund... Das ist nicht mein Freund. Oh, du kannst dir deine Freunde aussuchen, wo du willst. Selbst beim Feind. Und sogar bei den Römern. Jedenfalls werde ich mir von jetzt an meine Freunde sorgfältiger aussuchen. Ich hab verstanden. Komm, Idefix, wir gehen. Ave, Asterix. Ist doch wahr. Wirklich, er übertreibt, der Asterix. Wirklich übertreibt er manchmal. Doch lange hält Obelix Wut nicht an. Plötzlich dreht er sich auf dem Absatz um. Asterix. Obelix. Ich hätte niemals sagen dürfen, was ich gesagt habe. Ich hätte dich niemals einen Gierhals nennen dürfen. Komm. Wir wollen einen Cervisia trinken. Oh ja, fein. Ich mach mir Sorgen, Obelix. Alle im Dorf sind so gereizt. Das kann noch bös enden. Es kann, in der Tat. Majestix hat gerade seine eigene Version der Ereignisse erzählt und dabei die enge Freundschaft unterstrichen, die Asterix mit dem mysteriösen Römer verbindet. Du kennst mich ja, mein Mienchen. Ich bin gar nicht so erpicht auf Ehrungen. Ich empfange nicht jeden Dahergelaufenen, nicht einmal die Römer. Wenn ich wollte, dann könnte ich sogar Senator in Rom werden. Aber du kennst mich ja, mein Mienchen. Na schön, wenn es meine Freundinnen erfahren. Ich habe gerade die Damen des Dorfes zu einer Ziegenmilch eingeladen, um das alles zu besprechen. Tee war im Dorf zwar schon bekannt, hatte sich aber noch nicht richtig durchgesetzt. Ich komme doch nicht zu spät. Aber nein. Weißt du, gute Miene, das von heute Morgen, das war doch nicht so gemeint. Nur ein kleines Späßchen. Aber natürlich. Sprechen wir lieber von wichtigeren Dingen. Der Chef, mein Mann, dem Julius Caesar vorgeschlagen hat, Senator zu werden. Und denkt euch nur, er hat abgelehnt. Er zerbricht sich den Kopf wegen Asterix und dessen Freundschaft mit diesem Römer. Ja, das stimmt. Ja, Automatix, mein Mann, hat mir erzählt, dass die sich bestens amüsiert haben. Sie haben gelacht und gesungen und es schien, als hätten sie getrunken. Wie grässlich. Aber was soll ich euch sagen? Ich hab Asterix nie so recht getraut. Ein Mann in seinem Alter und noch Junggeselle. Wie alt ist der denn eigentlich? Das ist leicht rauszukriegen. Mein Mann Methuselix sagt, dass er nicht mehr so jung ist, wie er aussieht. Und sein Freund Obelix, glaubt ihr, das ist ein guter Umgang? Dieser Vielfraß, der nur lachen und essen kann. Das Dumme dabei ist, dass Asterix der Liebling von Miraculix, unserem Druiden, ist und dass er viele Geheimnisse von ihm kennt. Das Geheimnis des Zaubertranks zum Beispiel? Ich kann darüber nicht sprechen. Auch die Männer des Dorfes kochen fleißig in der Gerüchteküche. Was ist denn? Ja, meine Frau war bei der Frau des Senators. Und sie hat dort gehört, dass Asterix das Geheimnis des Zaubertranks an die Römer verkauft hat. Eine Vase voll Edelsteine. Aber das ist ja furchtbar. Die Römer werden uns vernichten. Ich hab den Zaubertrank nicht nötig. Hatte auch damals keinen in Gergovia. Ich kann das nicht glauben, dass Asterix sowas machen würde. Das soll man mir erst mal beweisen. Du findest es also normal, dass dieser Römer Asterix Geschenke macht? Nein, aber... Lass ihn doch. Verleinix ist ein Händler. Und Fisch oder einen Zaubertrank verkaufen, das ist für ihn im Grunde dasselbe. Sag das noch mal! Ja, mein Herr. Ach, kommt. Eine Flucht. Du tust, als ob nichts wäre. Ja, als ob nichts wäre. Hallo, Hanne, hast du zu viel geduldet? Langsam dreht das Dorf durch. Später bespricht Asterix die ganze Sache mit Miraculix, dem Druiden. Die Haltung der Leute im Dorf beunruhigt mich. Schließlich verdächtigen sie mich nur wegen des Römers, der mich besucht hat. Verleumdung ist eine böse Sache. Teutates allein weiß, was sie sich alles ausdenken. Aber das soll man nicht so ernst nehmen. Heute Abend findet das Geburtstagsbankett zu Ehren des Chefs statt. Das wird sie wieder versöhnen. Aber diesmal ist der Optimismus des Druiden wirklich fehl am Platz. Im Dorf verdächtigt jeder jeden. Nur Trubadix, der Barde, sieht und hört nichts von seiner traurigen Umgebung und sitzt traumverloren im Land der Poesie. Und am Abend, während des Banketts, spricht keiner mit dem anderen. Man könnte glauben, das ist das Ende. Das Ende des kleinen Dorfes. Am anderen Tag streift eine vorsichtige römische Patrouille durch den Wald. Ich höre Schritte. Verstecken wir uns in dem Baum da. Einen anderen Baum. Einen anderen Baum. Keine Zeit mehr. Das ist aber nett von dir, mir beim Fallen aufstellen zu helfen, Automatik. Ich wollte dich sprechen. In aller Ruhe. Du hast doch Erfahrung, Methusalix. Wenn die Römer den Zaubertrank haben, wird die Lage ernst. Meine Frau glaubt, dass es jetzt an der Zeit wäre, die Gegend zu verlassen. Und ich... Ach, was? Die Römer machen mir keine Angst mit ihrem Zaubertrank. Bin bereit zu einem zweiten Gergovia. Komm weiter jetzt. Dann haben also wir den Zaubertrank. Das wird sich zeigen. Na Kinder, da die Gallier jetzt weg sind, können wir da nicht runter vom Baum? Ja, nur wegen der Wespen. Ja. Im Lager von Aquarium erstattet die Patrouille natürlich sofort Bericht. Wir haben den Zaubertrank. Was ist hier los beim Jupiter? Wir haben erfahren, dass wir den Zaubertrank besitzen. Und die Kameraden fragen sich, warum man uns davon nichts gibt und uns stattdessen von diesen spinnenden Galliern verprügeln lässt. Ich bin euer Zaubertrank. Ein Topf, schnell. Ja, und dann wird er ausgekocht. Immer mit der Ruhe. Es läuft ja wie vorgesehen. Die Gallier sollen glauben, dass wir diesen Zaubertrank besitzen. Und ich verspreche euch, dass sie sich bald in alle Winde verstreuen werden und verschwinden. Wir Legionäre mögen die Art und Weise nicht mit der Zivilisten vorgehen, Diskutivus. Wir ziehen den ehrlichen Kampf vor. Den Klang von Waffen und Hörern. Helles Blut auf heißem Sand. Also was sollen wir tun, Destruktivus? Kommt mit. Ich erkläre euch meinen Plan. Schon am Nachmittag ist Tullius Destructivus wieder unterwegs, um neue Zwietracht zu sehen. In seiner Begleitung ein riesiger Legionär, dessen Kopf und damit auch sein Gehirn etwas zu klein geraten ist im Verhältnis zu seiner Größe. Ich hab dich für diese Mission ausgesucht, Taubenuss, weil du alle erforderlichen Eigenschaften hast, um an der ersten Offensive im psychologischen Krieg teilzunehmen. Die Angaben der Patrouille stimmen. Eine Fangschlinge. Vortrefflich. Wir verstecken uns hinter dem Baum. Auf mein Zeichen nimmst du die Keule und tust, was ich dir gesagt habe, Taubenuss. Da kommt schon einer. Sehr gut. Er ist allein. Schade. Die Falle ist leer. Jetzt! Prächtig. Er wird genau den richtigen Schluss ziehen. Wirf noch deinen Helm daneben. Und jetzt nichts wie weg. Weißt du, ich finde den psychologischen Krieg prima. Wenig später stürmt Methusalix zurück ins Dorf, mit einer dicken Beule auf dem Schädel. Wir haben den Zaubertrank. Die Römer haben den Zaubertrank. Ich bin von den Römern überfallen worden. Sie haben übermenschliche Kräfte. Wir haben gekämpft wie ein Löwe. Und es ist mir gelungen, ihnen diesen Helm zu entreißen. Der Zaubertrank kann mir die Kraft gegeben haben, mich niederzuschlagen. Das ist unmöglich. Nur unser Druide kennt das Geheimnis des Zaubertranks. Er ist nicht mehr der Einzige. Ihr seid ja verrückt geworden beim Poltertest. Man braucht doch keinen Zaubertrank, um Methusalix niederzuschlagen. Was? Trotzdem, ein Römer muss sich schon sehr, sehr sicher fühlen, ehe es wagt, auch nur dieses alte Wrack anzugreifen. Das ist doch... Und seht euch doch diesen Helm an. Der Legionär, den ihn getragen hat, dürfte kleiner sein als Methusalix. Wir müssen herausbekommen, ob die Römer wirklich den Zaubertrank haben. Wenn ihr wollt, gehe ich sie fragen. Nein, du nicht. Automatix und Verleinix, ihr geht. Und so wird es gemacht. Warum wollte Majestix denn nicht, dass ich gehe? Ich glaube, Asterix, wir müssen unseren Freunden bald eine kleine Lektion erteilen. Ja, allerdings, das glaube ich auch. Im Lager von Aquarium verfolgt Tullius Destructivus weiter seinen hinterhältigen Plan. Lasst einen großen Topf voll Wasser kochen. Unterdessen schleichen sich die beiden Gallier an das befestigte Lager heran. Wenn die Römer den Zaubertrank wirklich haben, könnte unsere Mission gefährlich werden. Und du stinkst dermaßen nach Fisch, dass du uns verraten wirst, Verleinix. Du gehst mir langsam auf die Nerven, Automatix. Als die beiden über den Zaun spähen, bietet sich ihnen ein erschreckendes Bild. Eine Schlange von Legionären vor einem dampfenden Kessel, aus dem jeder eine Kehle voll von Tullius Destructivus erhält. Die Gallier kennen die Szene mit anderen Personen sehr gut aus ihrem eigenen Dorf. Hey, seltsam. Der Wind riecht nach Fisch. Ausgezeichnet. Das sind die Gallier, die uns beobachten. Mikrokosmos, du Zwerg und Taubenuss, jetzt seid ihr dran. Tut, was wir besprochen haben. Gut. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der Zaubertrank wirklich so umwerfend ist. Ja, probier mal. Sie haben ihn! Doch, wir müssen den anderen Bescheid sagen. Im Dorf werden die beiden schon erwartet. Sie haben ihn! Sie haben ihn! Die Römer haben den Zaubertrank. Wir haben es gesehen. Ach, das ist lächerlich. Woher sollten sie das Geheimnis haben? In letzter Zeit hat man viele Römer im Dorf gesehen. Willst du damit behaupten, ich hätte das Geheimnis des Zaubertranks an die Römer verkauft? Und du, Majestix, du behauptest, ich hätte das Geheimnis an Asterix verraten, obwohl es nur von Druidenmund zu Druidenohr gehen darf? Nun. Na gut, ich hab verstanden. Ich verlasse das Dorf. Ich auch. Ich auch. Aber Druide, wenn du weg bist, haben wir doch keinen Zaubertrank mehr. Ihr hättet halt reinfallen müssen, als ihr noch klein wart. Und damit basta. Ich frage mich, ob wir nicht eine Dummheit gemacht haben, Kinder. Miraculix, Asterix und Obelix schreiten kräftig aus, denn sie haben ein Ziel. Eigentlich ist es schade, wegzugehen. Jetzt, wo die Römer den Zaubertrank haben, ist es doch viel lustiger. Sie haben den Zaubertrank aber nicht. Ja, aber wer hat denn den Zaubertrank? Zerbrich du dir darüber nicht den Kopf, Obelix. Gar nichts erklärt man mir. Ich bin nur da, weil ich so dekorativ bin. Bald erreichen die drei Aquarium. Salut, Legionär. Wir kommen in Frieden. Wir wollen zu dem neuen Römer da. Destructivus, der Zivilist? Drittes Zelt links. Warte mit Idefix vor dem Zelt auf uns, Obelix. Gut. Hey, ihr da! Was? Ich möchte etwas ausprobieren, wenn ihr erlaubt. Bitte? Im Innern des Zeltes erleidet gerade jemand einen schweren Schock. Ja! Ja, wir. Wir sind gekommen, um dir zu sagen, dass du gewonnen hast. Durch Lug und Trug ist es dir gelungen, Zwietracht in unser Dorf zu bringen. Was habt ihr mit mir vor? Nichts, nichts. Wir sind nur gekommen, um dir unsere Verachtung auszudrücken. Du interessierst uns genauso wenig wie die Leute im Dorf, die deinen Lügen so leicht geglaubt haben. Wir verlassen die Gegend mit Obelix und dem Zaubertrank. Vor dem Zelt erwartet Asterix und den Druiden noch eine Überraschung. Obelix, was hast du mit den ganzen Römern gemacht? Ich habe nur ausprobiert, ob sie den Zaubertrank haben. Sie haben ihn aber nicht. Sie sind so schwach wie immer. Halt, wird's nicht länger auf. Gehen wir. Hast du gesehen, Idefix? Jetzt hat niemand mehr den Zaubertrank und sie lachen. Im Lager stürmt der kleine Tullius Destructivus in das Zelt von Gaius Aerobus, dem Centurion. Es hat geklappt. Der Druide, der Zwerg und das Monstrum haben das Dorf verlassen. Erklär dich näher, Destructivus. Du redest immer konfuser. Ohne diese drei Gallier sind die anderen harmlos. Wenn der Druide weg ist, haben sie keinen Zaubertrank mehr. Ah, ich hab verstanden. Blast die Hörner und Fanfaren! Bereit machen zum Ausrücken! Kurz darauf ist die Legion angetreten. Also, Legionäre, wir werden jetzt das gallische Dorf angreifen und es aus der römischen Welt ausradieren! Die Gallier haben keinen Zaubertrank mehr! Haben wir den Zaubertrank? Na klar! Aber eben nicht. Aber ja. Ich sag's dir, nein. Ich aber halte das nicht doch aus. Haben wir ihn? Niemand hat den Zaubertrank. Nicht. Aber wir sind 20-1. Cäsar wird uns belohnen für diesen leichten Sieg. Nun denn zum Angriff, mutige Krieger. Ave Cäsar! Ave Cäsar! Ich sehe, Destructivus, bist du durch unsere Zusammenarbeit ein geschickter Stratege geworden. Unsere Freunde sind natürlich nicht auf und davon gewandert, sondern haben sich auf einen Baum vor dem Lager zurückgezogen, von wo aus sie alles beobachten können. Da, da! Sie haben das Lager verlassen! Auf geht's! Die drei laufen in das menschenleere befestigte Lager. Sie haben nicht einmal Wachen dagelassen. Wenn keine Römer mehr da sind, was wollen wir dann im Lager? Ah, da ist ja der Topf mit dem sogenannten Zaubertrank. Den trägst du, Obelix, aber ohne was zu verschütten. Das ist der Zaubertrank. Wenn du davon trinkst, mein guter Obelix, spürst du überhaupt keine Wirkung. Dann ist es der Zaubertrank. Ich spüre nie eine Wirkung vom Zaubertrank. Hä? Weißt du, Asterix, er bringt mich noch so weit, dass ich an mir selber zweifle. Verlieren wir keine Zeit. Wir müssen vor den Römern im Dorf sein. Auf Schleichwegen umgehen die Freunde Cäsars Legion und streben auf ihr Dorf zu, indem er natürlich längst die nahenden Römer entdeckt hat. Mit oder ohne Zaubertrank. Wir werden ihnen zeigen, wer wir sind. Vor allem sollten wir ihnen nicht zeigen, wie viele wir sind. Asterix, Obelix und Miraculix kommen zurück. Nett von euch, dass ihr zurückgekommen seid. Und Miraculix, wir möchten dich gleich fragen, ob du uns nicht ein wenig von dem Zaubertrank zubereiten könntest. Und hier ist der Zaubertrank. Wir haben den von den Römern geholt. Von den Römern? Aber ja, Automatix und Verleihnix haben doch gesagt, dass es der Zaubertrunk ist. Sie haben die Römer davon trinken sehen. Also trinkt. Wer ist dran? Ich. Schmeckt nach gar nichts. Aber vielleicht wirkt er. Versuch mal, den Baum dort auszureißen. Gut. Oh, unmöglich. Keine Chance. Oh. Geh ihm ein wenig zur Hand, Asterix. Mit Vergnügen, Druide. Miraculix, den Zaubertrank, den du Asterix gegeben hast, den brauchen wir. Du findest also, dass jener von den Römern nicht derselbe ist wie meiner Majestix? Leider werden diese Ereignisse von dem neugierigen Tullius Destructivus beobachtet, der über die Pfahlspitzen des Dorfzaunes späht. Er läuft zurück zur römischen Legion, die im Wald in Bereitschaft liegt. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Die Gallier wissen, dass unser Trank Schwindel ist. Ihr Droide braut ihnen jetzt den richtigen. Wir müssen sofort angreifen. Das ist unsere letzte Chance. Zum Angriff! Hey, wo sind sie denn alle? Die Vorhut ist zur Verstärkung der Nachhut nach hinten gegangen. Ich bin zurückgeblieben hier vorn. Schließlich ist doch die psychologische Kriegsführung... Bring mir sofort diese Blödmänner her! Blödmann! Im Dorf ist noch nicht alles geklärt. Na schön, wir haben uns schlecht benommen. Wir haben den Verleumdungen dieses Römers geglaubt und wir haben Unrecht gehabt. Kannst du uns noch mal verzeihen? Pfeift wie in der Gurgel. Wir brauchen keinen Zaubertrank. Verwirrt! Er hat recht, gehen wir. Ich gehe auch mit. Ich weiß zwar nicht, wohin es geht, aber ich gehe auch mit. Wir gehen alle zusammen. Endlich erkenne ich euch wieder. Total verrückt, aber wieder vereint. Jetzt braue ich euch den Zaubertrank, und zwar den richtigen. Aber das dauert seine Zeit, und die Römer... Na schön, dann haltet sie auf, Obelix und du. Machen wir. Hast du verstanden, Obelix? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Aber jetzt geht's los. Und so gehen die beiden erstmal den Römern entgegen. Darf ich... Asterix, sag ihnen, sie sollen da bleiben. Wenn sie erst anfangen, sich zurückzuziehen, dann muss ich mich aufhalten. Ich find's auch ärgerlich, dass sie sich zurückziehen müssen. Und bei den Römern gibt's kein Halten mehr. Eine ganze Armee von zwei Barbaren in die Flucht geschlagen. Da wird Cäsar aber sehr zufrieden sein, wenn ich ihm das erzähle. Da gibt es gar nichts zu erzählen. Das ist Strategie. Ich hole die anderen Garnisonen zur Verstärkung und nehme die zwei dann beim Schlafittchen. Aber die Zeit wird langsam knapp für die Römer. Es brodelt schon. Dann ist's gleich fertig. Ich brauche noch ein paar Mistelzweige. Aber wir haben keine Mistel mehr im Dorf. Wir müssen sie im Wald suchen gehen. Obelix, mein Freund, nimm die Sichel und hol mir ein paar Misteln von den Bäumen da hinten. Ja, gut. Zuerst sagt man, ich soll die Römer aufhalten und dann schickt man mich Gemüse holen. Bei den Römern wird Obelix' Mission völlig falsch verstanden. Ein Gegenangriff! Wenn ich mit mir euch schlagen will, ist niemand da. Aber jetzt habe ich keine Zeit, also lasst mich in Ruhe. Obelix klettert also auf einen Baum und schneidet seine Mistel. Von dem luftigen Platz kann man weit sehen und Obelix sieht einiges. Oh je, schnell ins Dorf. Asterix, ein Haufen Römer kommt von überall her. Aha, also deshalb haben sie nicht mehr angegriffen. Sie haben auf Verstärkung gewartet. Na gut, sagen wir es den anderen. Alles herhören! Sämtliche römische Garnisonen sind im Anmarsch. Gib mir die Misteln, gleich ist es soweit. Ihr könnt euch schon anstellen. Zur gleichen Zeit melden sich die Generäle mit ihren Garnisonen. Ave Aeromus, die Garnisonen von Barbarorum und von Laudanum und von Kleinbonum sind deinem Ruf gefolgt. Ave, Kameraden! Nun denn, zum Angriff! Auch im Dorf bereitet man sich vor. Ist jeder bedient? Nun denn, zum Angriff! Ah! Heftig, doch nur von kurzer Dauer ist der Kampf. Schmählich für die Römer, siegreich für die Gallier, natürlich. Das war ein Kampf. So ein Haufen Spinner. Ja, aber wir müssen noch etwas erledigen. Ruf die anderen zusammen. Nicht weit davon entfernt klettert Tullius Destructivus von einem Baum, auf dem er sich vorsichtshalber während des Kampfes versteckt hatte. Denn die offene Auseinandersetzung ist seine Sache nicht. Ah, da bist du ja, du Zwietrachtseher. Gute Arbeit, bravo! Bisher verhielten wir uns ruhig. Die Gallier kümmerten sich um ihre Angelegenheiten. Deinetwegen haben wir jetzt eine Niederlage erlitten. Ich habe nur getan, was man mir aufgetragen hat. Ihr seid es, die... Legionäre, verhaftet diese widerwärtige Person. Also, ich gehe dann jetzt. Man braucht mich ja hier wohl nicht mehr. Da kommt das ganze gallische Dorf anmarschiert. Aber sie scheinen friedlich zu sein. Oh, Tullius Destructivus, wir wollten uns nur herzlich bei dir bedanken. Wie bitte? Das war wirklich gute Arbeit. Wir sind zufrieden mit dir. Du hast dein Versprechen gehalten. Destructivus, du solltest dich bei uns immer wie zu Hause fühlen. Und nimm zu dem vereinbarten Preis noch diese Vase als kleines Souvenir. Es lebe Destructivus! Es lebe unser Freund! Aber... Jetzt geht mir ein Licht auf. Du hast für sie gearbeitet. Das erklärt natürlich unsere Niederlage. Aber nie im Leben. Das ist reine Verleumdung. Ihr werdet diese Gemeinheit doch nicht glauben. Und ob wir sie glauben werden. Legt ihn in Ketten. Wir schicken ihn zurück nach Rom, zu Cäsar, unter Anklage des Hochverrats. Aber um den Meister im Zwietracht sehen, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Destructivus ist nicht klein zu kriegen. Schon auf der Galeere, die ihn nach Rom bringt, ist er nicht mehr allein. Mit ihm fahren Lüge, Neid und Verleumdung. Backbord, hab ich gesagt! Red nur, du Kapitän, von anderen Gnaden! In dem kleinen, uns wohlbekannten Dorf hält Majestix, der Chef, wie immer auf seinem Schild stehend, eine feierliche Rede. Wir haben uns dir gegenüber schlecht benommen, Asterix. Unsere Freundschaft hätte allen Verleumdungen widerstehen müssen. Zusammen mit Miraculix und Obelix hast du uns eine tüchtige Lehre erteilt. Du hast uns den Streit ausgetrieben und unser Dorf gerettet. Asterix, wir verneigen uns vor dir. Ich verneige mich, nicht meine Schildträger. Kommt jetzt. Verzeih uns, Asterix. Vergessen wir's. Wir sollten lieber ein Geburtstagsessen für unseren Chef vorbereiten. Ein richtiges, nicht so ein missglücktes wie das letzte Mal. Bravo! Du Kolkertes! Ich schenke ihm noch einen Hinkelstein. Das wird eine schöne Überraschung für unseren Chef. Zur gleichen Zeit in der Hütte von Majestix. Mir fehlen die Worte, meine lieben Freunde, zu dieser wundervollen Überraschung. Ich bin sprachlos. Anstatt dummes Zeug zu reden, solltest du mir lieber helfen. Mir fehlen die Worte, meine Freunde, zu dieser wundervollen Überraschung. Im Dorf kehrt wieder die gewohnte Ruhe ein. Es ist schön, dass wir alle wieder Freunde sind. Ich würde trotzdem gern wissen, ob sie wirklich geheilt sind. In der Tat, das wäre interessant. Außerdem sind sie dir noch eine kleine Revanche schuldig. Ich habe da schon eine Idee. Am nächsten Morgen, die Frauen stehen gerade bei Verleinix an, um frischen Fisch zu kaufen, da trägt Obelix seinen Freund Asterix auf einem Schild vorbei. Oh, seht mal, super! Diese gehobene Stellung ist doch für den Chef reserviert. Vielleicht hat Asterix die Absicht, seinen Platz einzunehmen. Majestix hat ihn nach der Schlacht wahrscheinlich als Nachfolger bestimmt. Wenn es einen Nachfolger gibt, dann ist es Methusalix, mein Mann. Er hat schließlich die größte Erfahrung. Methusalix? Das ist keine Erfahrung mehr, das ist Altersschwäche. Automatix, mein Mann. Ja, der ist jung, Der ist stark, der ist... Ja, du, Papmarin, räum den Fisch weg, schnell. Guten Tag. Hey, hinten anstellen wir alle. Aber ich bin die Frau vom Chef. Die Frau vom Chef bin ich. Was? Dir will ich zeigen. Ich blut, ich bitte euch ruhig, blut. Was gibt's denn schon wieder? Diese Weiber behaupten, du seist total altersschwach. Wie bitte? Diese Beleidigung lässt Methusalix nicht auf sich sitzen. Er haut dem feigsten Automatik seinen Knüppel mit voller Wucht auf den Fuß. Im nächsten Moment drischt Automatix dem völlig verdutzten Trubadix seine Faust auf die Nase. Aber ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Weiß ich, aber ich kann doch dieses alte Wrack nicht schlagen. Altes Wrack? Dich? Ich hab das Recht, dass man mich schlägt. Ich will, dass man mich schlägt. Werden wir nie mehr Frieden haben? Aufhören! Euer Chef befiehlt es. Welcher Chef? Automatix ist der Chef. Dieser Dummkopf? Dieser Dummkopf wurde aber noch nie von Julius Caesar zum Senator ernannt. Er nicht. Und im nächsten Moment ist wieder die schönste Prügelei im Land. Das kommt in der Gegend seit kurzem etwas zu häufig. Was ist denn hier los? Was suchst du auf dem Schild? Bei mir zu Hause ist die Decke zu niedrig. Deshalb musste ich den Schild, den ich dir schenken will, hier draußen ausprobieren. Ich wollte sicher gehen, dass er bequem und unseres Chefs würdig ist. Na also, bis heute Abend dann. Oh ja, bis heute Abend. Ja, bis dann. Ich habe noch viel zu tun. Ja, ja, bis nachher. Wir sehen uns dann. Ja, bis nachher. Ich denke, diesmal haben Sie es begriffen. Oh, sind das Großmäuler, Windbeutel und neunmal Kluge. Aber man muss sie einfach gern haben. Sie sind so menschlich. Die spinnen doch, die Menschlichen. Am Abend haben die Menschlichen alles vergessen. Und unter dem strahlenden Sternenhimmel, der nicht die Absicht hat, ihnen auf den Kopf zu fallen, sind unsere Gallier von neuem vereint bei einem ihrer traditionellen Festessen, mit dem sie unter anderem auch das Ende des Streites feiern. Mir fehlen die Worte, meine lieben Freunde, zu dieser wundervollen Überraschung.